Kroatia, ist Kosovo, hier in Deutschland. Viele leben in Bremen. Und ich lebe selbst in Deutschland, so meine Kinder. Ich liebe Tante, Musik, Zigarette, normal. Alles Leute zu bemerken. Und eine ist gemacht. En Russe Maria Russe, ti den Kali de Zie, tu te pretiaroni, ey, Maria Russe. En ihr seht, schon mir die Kunk beknallt dem Schem. Mir auch nicht mal to, mir auch nicht mal to, ihr mit mir katastrophe. Ich komm nicht verdutnet, mira. Mes mine mi mo kon, qit kon kem peta shoro, pas min e mi. Kushte pon qat kofer, mesoreta, kushte nin qit kusi kaset, kan fona shum pi meje. Und, atëne, jom qi gjash vjet e një gjëmë mi, shumë mir është për mu, edhe pas min e mi. Jo ljudna, që kjo kasete jenja, mi o gjoj shumë e mirë. Me dashuria, me silam, me tanat mirat të zoti. Veç, edhe knina është mirë, edhe është të qyshë. Në të mirë.